2 Dialog 1 Welche Krankenkasse haben Sie bitte? Die AOK. Danke. Dialog 2 Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite bei der Allgemeinen Zeitung. Dialog 3 Wo ist die Kantine bitte? Gleich hier links. Dialog 4 Frau Schmidt? Legen Sie bitte die Papiere in den Schrank. Dialog 5 Der Chef aus der Marketingabteilung spricht sehr gut Englisch. Ja, er war lange in England.